ohne je die Folgen zu spüren. Er versuchte, den Gedanken abzutun. Doch dann fiel ihm wieder ein, dass er zusammen mit Dick beim Mittagessen eine Flasche Wein geleert und später am Nachmittag mit einem Freund in einem Pub noch ein paar Bierchen getrunken hatte. Da drängte sich doch der Verdacht auf, dass er nicht ganz so nüchtern war, wie er geglaubt hatte. Und als ihm das aufging, spürte er ein Brodeln in seinem Bauch. Doch bevor er sich noch weiter darüber grämen konnte, bremste das Taxi abrupt und der Fahrer... Ich weiß eigentlich gar nichts von ihm, nur dass er sich für Parfum interessiert. Ein eigenartiger Mann. Ich weiß wirklich nicht, was du immer hast. Oh, entschuldigt mich, meine Lieben. Da kommen Gäste, um die ich mich kümmern muss. Bis später. Ja, bis später. Wenn ich doch nur wüsste, wo ich den Gatman schon gesehen habe. Barbie, Ken und Skipper blieben noch eine Weile auf der Parfümausstellung. Dann zogen sie sich um und gingen schwimmen. Dein Komplize, mit dem du Franka entführt hast, hat auf der Wange eine dicke Schramme, wie Franka uns erzählt hat. Das gibt's doch nicht. Einem der Kerle, mit denen du angeblich nichts zu tun hast und der Bob in Petrocellis Fabrik die Treppe runtergestoßen hat, dem konnte Bob im Sturz mit seinen Fingernägeln noch eine große Schramme zufügen. Und zwar auf seiner Wange. Ich sage gar nichts mehr. Komm, Alberto, es ist soweit. Wir gehen jetzt rauf zur Polizei. Aber niemand wird etwas davon bemerken. Also los. Wir sind in eine üble Gegend der Stadt, um in dieser Bar auf das A-Team zu warten. Das alles klingt sehr nach einem bösen Scherz. Sondern weil er schlecht gearbeitet hat. Nein, nein, nein, das hat er ganz allein zu verantworten. Und dann war es soweit. Die drei flogen nach Genua und fuhren dann mit einer Taxe zum Hafen. An der Pier lag ein schneeweißes Schiff. Hunderte von Fahrgästen drängten sich bereits an Bord.